Der Vorsitzende der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, Konoe Tadaderu, und seine Begleitung trafen am 3. Dezember mit einer Maschine in Pjöngjang ein.